Hallo und herzlich willkommen zur 16. Ausgabe des E-Government Podcasts. Wir sind Matthias Fein und Thorsten Frenzel und Dirk Arendt. Ja, heute haben wir ein ganz anderes Thema für euch. Heute beschäftigen wir uns nämlich mit dem Bürgerkonto. Was das genau ist, was man damit machen kann und wozu das gut ist, darüber werden wir euch informieren. Natürlich auch wieder ein bisschen was aus dem Bereich News, Kurioses, allerlei. Und ja, dann legen wir mal los, oder? Mit dem Thema. Und ach so. Da, Dankeschön für den Einspieler. Gut, dass wir schneiden können. Legen wir mal los. Thema. Und da würde ich doch direkt mal an den Dirk übergeben, denn Dirk, du hast dich intensivst mit dem Bürgerkonto auseinandergesetzt und weißt ganz genau, was da Sache ist. Ja, erstmal in Anlehnung an unseren letzten Podcast, der ja im Biergarten stattgefunden hat, steht vor mir ein Franziskaner Weißbier. Wie sieht es denn bei euch aus mit den Kaltgetränken? Ja, also ich habe auch ein Weißbier, ein dunkles von Paulaner. Ja, und ich habe ein Paulaner Münchner Hell. Sehr schön. Dann war der Biergarten der letzte Jahr Inspiration genug. Ja, Bürgerkonto. Ein Thema, was es schon lange gibt, was immer wieder diskutiert wird. Thorsten, vielleicht kannst du uns mal ganz kurz helfen. Du bist ja Spezialist und hast dich nicht nur belesen darin wie ich, sondern bist von Natur aus Spezialist für diese Themen. Kannst du uns ganz kurz mal beschreiben, worum es da geht? Ja, also ein Bürgerkonto oder damit man das Ganze so ein bisschen brandunabhängig macht, sage ich jetzt mal, E-Service-Konto, wie es vom IT-Planungsrat genannt wird. Ein E-Service-Konto ist ein quasi Benutzerkonto eines Bürgers der Bundesrepublik Deutschland oder der verschiedenen Kommunen oder Bundesländer, was er benutzen kann, um sich an Portalen anzumelden, dort Nachrichten zu bekommen, um Dienstleistungen aus dem kommunalen oder staatlichen Bereich durchzuführen. Also es ist quasi ein generelles Login. Also ich kann es mir praktisch so vorstellen, ich melde mich einmal bei Amazon an und dann hat Amazon für immer bestimmte Daten von mir gespeichert und muss die nicht nochmal eingeben. Genau, bloß bei dem E-Service-Konto geht es noch ein ganzes Stück weiter. Du meldest dich einmal mit deinem neuen Personalausweis zum Beispiel an und die Daten werden einmalig ausgelesen, im Bürgerkonto hinterlegt. Und von dem Zeitpunkt an, wo du dich wieder anmeldest, wird aus dem Ausweis nur noch das Pseudonym ausgelesen und die Daten werden nicht nochmal extra übertragen. Das heißt, du hast ein zentrales Konto, quasi wer OAuth kennt zum Beispiel oder man kann sich mit Facebook überall einmelden oder mit Google. So ähnlich ist ein Bürgerkonto auch gedacht. Eigentlich eine schöne Sache. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist mit Unternehmen? Was ist mit Geschäftsführern von Unternehmen? Gilt das für die genauso? Ja, da hat Matthias was zu. Habe ich das, ja. Schön, dass du da mich ins Boot holst. Ja, es gibt natürlich auch so eine Art Unternehmenskonto. Aber soweit ich das verstanden habe, muss man auch für dieses Unternehmenskonto erstmal den neuen Personalausweis mit freigeschalteter EAD-Funktion besitzen, sich damit ein normales, reguläres Bürgerkonto anlegen, um dann darauf aufbauend ein Konto für sein Unternehmen anlegen zu können. Macht natürlich Sinn, wenn das auch eine vertretungsberechtigte Person ist, also nicht der Praktikant, der als einziger den Ausweis mit EID hat, sondern möglichst Geschäftsführer, Prokurist, was auch immer, der dann für die Firma stellvertretend dieses Unternehmenskonto eröffnen kann. Das klingt jetzt ein bisschen so, als wenn ich das nur mit dem Personalausweis machen kann. Es muss auch andere Möglichkeiten geben, ja, oder? Es gibt auch andere Möglichkeiten. Ich will noch mal ganz kurz zurückkommen, den Hintergrund, warum man sich einmal authentifizieren muss. Also hinter jeder Transaktion oder hinter jedem Antrag oder Ähnlichem steht immer eine Person, die für ein Unternehmen zum Beispiel handelt. Das heißt, es wird auch immer diese eine Person identifiziert werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel das auf die analoge Welt übertrage, ich soll für mein Unternehmen ein Kraftfahrzeug an- oder abmelden, dann muss ich auch meinen Ausweis und die Vollmacht dazu zeigen. Das heißt, ich muss mich auch mit meinem persönlichen Ausweis identifizieren. Jetzt zurück auf deine Frage. Es geht im Normalfall natürlich auch ohne den Personalausweis, dann ist natürlich das Vertrauensniveau für dieses Konto wesentlich niedriger. Also, und dann ist im Zweifel auch so, dass man mit diesem Bürgerkonto, mit dem niedrigeren Vertrauensniveau, auch ganz, ganz andere Dienstleistungen nur nutzen kann und nicht die zum Beispiel Beantragung von Meldebescheinigung, von einem Führungszeugnis oder das Abmelden eines Kraftfahrzeugs. Das kann man dann natürlich nicht machen. Genau, Thorsten sagt das eigentlich schon ganz richtig. Mit dem Personalausweis bist du eindeutig auch du, weil du hast den Ausweis, du hast die PIN dazu und das ist diese doppelte Sicherheit, dass derjenige, der da jetzt einen Antrag stellen möchte, auch derjenige wirklich ist. Sicherlich, Benutzername, Passwort, wie man das bei Facebook, beim E-Mail-Konto hat, geht auch, aber da kannst du eben auch, keine Ahnung, Donald Duck, Mickey Mouse oder sonst was reinschreiben und keiner kann überprüfen, ob das stimmt. Sicherlich, bei Donald Duck ist es eindeutig, aber du kannst natürlich auch, jetzt könnte ich mir ein Konto anlegen als Dirk Arendt, fändest du, glaube ich, eher suboptimal. Kommt darauf an, was du damit machst. Ja, und natürlich sagt der Gesetzgeber auch teilweise bei einzelnen Sachen, die man beantragen kann, siehe Führungszeugnis, siehe zum Beispiel auch die Außerbetriebssetzung vom Fahrzeug, da muss der neue Personalausweis dabei sein. Genau, der neue Personalausweis gilt da auch als Zwei-Faktor-Authentifizierungsmerkmal. Das heißt, Wort habe ich gesucht vorhin, ja. Danke. Man hat Besitz und Wissen, man besitzt den Ausweis und kennt die PIN. Und ist damit das Konto natürlich ein ganzes Ende sicherer, als wenn ich nur Benutzernamen und Passwort mache, was man durch diverse Möglichkeiten natürlich auch erraten kann oder ausforschen oder ähnliches. Ich sehe schon, ihr seid wahre Fans des Personalausweises. Ich habe selten so oft in einem Vortrag jemanden über den Personalausweis sprechen hören wie euch beide. Und mit solcher Begeisterung vor allen Dingen. Genau, mit solcher Begeisterung. Man muss durchaus sagen, der Ausweis ist eine ganz tolle Geschichte. Das haben wir ja schon mehrfach erwähnt. Lass uns mal beim Bürgerkonto bleiben. Okay. Du weißt, ich bin gebrandmarktes Kind in der Hinsicht. Gibt es denn jetzt zukünftig ein Bürgerkonto für ganz Deutschland? Oder ist es eher so, dass sich die Bundesländer und auch die Kommunen da jeder seine eigene Gedankenstrich, wie so üblich in Deutschland, Gedankenstrich, Lösung stricken, bauen, entwickeln? Ja, also momentan ist tatsächlich eher Letzteres der Fall, dass es teilweise bundesländerweite Bürgerkonten gibt, dass teilweise aber auch einzelne Kommunen, Städte oder Landkreise da ihr eigenes Ding machen. Aber mittel- bis langfristig ist es auch schon mal angedacht, da ein bundesweites Bürgerkonto zu machen. Es steht meines Wissens nach sogar im Koalitionsvertrag mit drin. Ja, es gab sogar neulich nochmal Gerüchte, da gab es eine Lesung im Bundestag zu einem einheitlichen Verwaltungsportal für ganz Deutschland. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Aufgabe des IT-Planungsrates. Die haben sich da dem Thema angenommen, dafür zu sorgen, dass man über ein einheitliches Portal die einzelnen Serviceleistungen der Verwaltung finden kann. Ja, und das macht ja auch Sinn, weil nicht jeder geht dann auf das eine Portal, was seine Kommune zur Verfügung stellt, sondern es ist wie mit Google. Du gehst auf Google und googelst was und findest und gehst dann dahin und freust dich. Und genauso gehst du dann, wenn du eine Dienstleistung beanspruchst, auf das eine zentrale Portal und findest da dann diese Leistungen, die bei dir angeboten werden. Meiner Meinung nach braucht man kein einheitliches Bundesbürgerkonto. Also ich bin der Meinung, wenn die Bürgerkonten untereinander sich vertrauen, reicht das vollkommen aus. Also zwei Punkte dazu. Das ein einheitliches Portal, so wie es Thorsten eben gesagt hat, das ist ja auch so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis der Kollegen aus Österreich. Fände ich schon ganz spannend und wichtig für die Entwicklung von der digitalen Verwaltung in Deutschland. Das hat mit Akzeptanz, das hat mit Usability zu tun. Der andere Punkt, ich bin kein Freund von jeder macht seins und jeder baut wieder eine eigene Lösung. Die Frage, die sich dann da anschließt, du sagst, die einzelnen Bürgerkonten müssen sich vertrauen. Was heißt das technisch? Laufen diese unterschiedlichen Lösungen vielleicht auf unterschiedlichen technologischen Standards? Muss da wieder geguckt werden, dass man da ein einheitliches Format findet. Das ist, glaube ich, eine Frage, die bei allen Aktivitäten im E-Government auf der föderalen Struktur immer im Vordergrund steht. Und ich dachte, dass wir mit den letzten Aktivitäten darüber hinaus sind, dass wir vielleicht eine Lösung gefunden haben, die uns da ein bisschen weiterbringt. Ist das ein Problem, die Austauschbarkeit der technischen Formate? Also ich denke, dass die Austauschbarkeit der Formate sollte schon von daher kein Problem sein, weil wir haben das Thema ja auch auf dem europäischen, im europäischen Bereich mit eIDAS. Und eIDAS ist auch nichts anderes als jedes Land macht sein eigenes Bürgerkonto und die müssen sich untereinander vertrauen. Und ich finde, das, was wir europaweit hinkriegen, sollten wir doch mit unserer kleinen Bundesrepublik auch hinkriegen. Genau, das ist ein Argument. Da stecken im Prinzip ja nur Zertifikate dahinter und da muss ein Handshake zwischen diesen Zertifikaten geben und dann funktioniert das. Also technisch eigentlich keine dramatische Herausforderung. Okay. Gut. Es gibt sogar, also nicht, es gibt sogar einen Standard dafür. Ich weiß nicht, ob der auch bei eIDAS verwendet wird. Es gibt das, dieses Standard Shibboleth heißt das. Und da sind schon Experimente ganz gut gelaufen bisher. Okay. Ein ganz wichtiger Punkt für mehr Akzeptanz von solchen Lösungen ist natürlich auch, dass bestimmte Lebenslagen dahinter stehen. Also, dass ich nicht nur auf für jede einzelne Lösung, sondern vielleicht so Lebenslagensituationen mit auf das Portal ziehen kann. Wisst ihr, ob sowas angedacht ist? Ist sowas mit in die ersten Versuche übernommen worden? Niedersachsen, Bayern, da gibt es ja einige. Bremen haben ja da schon erste Versuche übernommen. Also ich denke, bei dem Thema Portal sind wir schon wieder einen ganzen Schritt weiter als bei dem Thema Bürgerkonto. Weil das Bürgerkonto an sich, das kann auch ohne Portal leben. Also das Bürgerkonto kann ich auch, könnte ich, wenn es mal so weit gehen könnte, könnte ich mich sogar damit bei Amazon einloggen oder bei Google oder wie auch immer. Ich weiß, das wird niemals kommen. Da ist einfach auch der Bedarf nicht da. Aber so ein Bürgerkonto funktioniert auch komplett autark, ohne Portal, ohne Dienstleistungen. Irgendwann war ja mal angedacht, dass ich gegebenenfalls in einer weiteren Ausbaustufe auch so eine Art Safe dahinter legen kann, wo ich dann Dokumente oder Daten ablegen kann. Ist das noch aktuell oder hat man das aus den Augen verloren? Also ich denke, das wird aktueller denn je. Und auch da muss man auch wieder schauen, dass das Ganze dezentral ist. Weil ich glaube, es möchte kein deutscher Bürger, dass sein Datensafe in einem zentralen Bundesrechenzentrum liegt. Das würde die Arbeit einer neu zu schaffenden CITES-Institution deutlich erleichtern. Aber lassen wir das. Der Kollege Hubble beispielsweise sagt ja immer, die Menschen haben zu den Kommunen, zu den Kommunalverwaltungen das meiste Vertrauen. Wäre das also so eine Art neuer Service, den Kommunalverwaltungen anbieten könnten? Durchaus, weil Speicherplatz kostet heutzutage kein Geld mehr, also im Verhältnis kann man durchaus sich sowas an überlegen. Genauso kann man ja auch die Kommunikation über so ein Bürgerkonto betreiben und die auch sicher betreiben, weil wenn die Kommune an ein oder irgendeine Behörde an das Bürgerkonto eine Nachricht schickt, kann nur derjenige diese Nachricht lesen, der in das Bürgerkonto reinschauen kann. Und das ist im Zweifel der, der das Bürgerkonto mit dem NPA angelegt hat. Dass die Daten dann verschlüsselt darauf abgelegt sind, ist ganz selbstverständlich. Das heißt, man hätte tatsächlich eine sichere Kommunikation von A nach B. Ja, das ist ja das Traust nächste. Traust du so das Ding? Postfach, entschuldige Dirk, so eine Art Postfach geht ja in der Regel mit dem Bürgerkonto einher. Dass du eben dann die Kommunikation mit Kommune oder Verwaltungseinheit im Allgemeinen dann auch darüber gestalten kannst. Was ist denn dann aber, Thorsten, der Unterschied zur DE-Mail? Ah, der Unterschied. Okay. Willst du das Fass jetzt wirklich aufmachen? Entschuldigung. Okay, ein anderer Punkt. So wie ihr es jetzt darstellt, hatten wir vor Jahren schon mal ein ganz, ganz großes Projekt im BMWi und das hieß Elena. Lief, glaube ich, ein Jahr. Nein, es lief gar nicht, davon abgesehen, aber es ist pünktlich zur Eröffnung oder zur, als es irgendwie veröffentlicht werden sollte, bekannt gegeben werden sollte, ist es doch eingestampft worden. Nichtsdestotrotz war es ein ähnliches System, nur auf Signaturkarten basierend. Austausch nur dann, wenn das Zertifikat gültig über die zweite Signatur, also klingt so ein bisschen ähnlich. Da muss man aufpassen, dass man die Datenschützer mit ins Boot zieht. Nichtsdestotrotz Ich glaube, das ist zu kompliziert gedacht. Also nicht in Austausch, wenn beide Zertifikate gültig sind, sondern das eine Zertifikat hat nur Schreibrechte in dieses Postfach oder wie auch immer und das andere Zertifikat hat nur Leserechte aus diesem Postfach. Das heißt, dass jeder, der dieses Schreibrechte-Zertifikat hat, kann da reinschicken und nur der eine, der das Leserechtszertifikat hat, kann da das abrufen. Die Verschlüsselung der Daten, die ist natürlich auf dem Speichermedium oder auf dem im Speicher. Der Speicher ist verschlüsselt. Und die Daten kommt man nur rein, wenn man sich quasi anmeldet mit seinem Bürgerkonto. Okay. Also das, was ich davor versucht hatte zu erklären, war dieses ehemalige Elena-System. Aber das klingt ja recht plausibel, wobei es immer noch ein bisschen für Außenstehende kompliziert klingt. Aber lass uns mal überraschen. Ich würde gerne mal zu diesem Punkt zurück mit dem Ansatz des Saves. Ich meine, ich habe ja heutzutage eine Menge PDFs, die ich bekomme, die ich irgendwo abspeichern will. Und soweit ich mich erinnere, war im Rahmen dieser Bürgerkonten auch irgendwann mal so eine Safe-Lösung als zweite oder dritte Ausbaustufe angedacht. Wird das noch vorangetrieben oder ist das jetzt erstmal so in den Hintergrund getreten? Also ich denke, das ist erstmal in den Hintergrund getreten. Momentan spricht man tatsächlich über die Vertrauensbasis zwischen diesen verschiedenen Bürgerkonten. Mhm. Und man spricht auch über Kommunikation über diese Bürgerkonten. Und wenn ich kommunizieren kann über diese Bürgerkonten, ist es also eigentlich vollkommen egal, ob ich eine Textnachricht schicke, wo ein PDF dranhängt, oder ob ich ein PDF da hochlade, weil die Technologie ist die gleiche. Das ist dann nur quasi das Eingabemedium oder die Eingabemaske eine andere, weil die Datenhaltung ist letztendlich ist die gleiche. Die ersten Gespräche über Vertrauens-Handshake zwischen den Zertifikaten werden ja auch schon geführt, ne, zwischen diversen Bundesländern. Ja, da war ja neulich auf der CeBIT zum Beispiel, da hat ja Bayern und Hessen haben ja Shake Hands und auch Vertrauen der Bürgerkonten beschlossen. Und ich denke, dass da noch einiges passiert. Ich denke, dass hier mal wieder von unten nach oben das Thema vorangetrieben wird. Also es werden erst die kommunalen Bürgerkonten werden sich gegenseitig vertrauen und dann geht es weiter mit den Bürgerkonten des Bundes. Okay. Nichtsdestotrotz denke ich, dass gerade dieses Thema der Datenhaltung für viele Menschen interessant wäre, weil es auch wichtig ist für die Zukunft. Viele Menschen sind da selber überfordert, Privatpersonen. Und es wäre natürlich etwas, womit auch die Kommunen wiederum Services anbieten können und im Umkehrschluss dann natürlich auch mehr Akzeptanz für Online-Dienste, vielleicht für Services in der Verwaltung hervorrufen können. Das denke ich auch. Also Dropbox kann meine Oma bedienen und ich glaube, wenn wir sowas Ähnliches auch im Behördenbereich für die Bürger zur Verfügung stellen, das würde das Vertrauensniveau heben, auf jeden Fall. Ja. Frau Dr. Wulff hat neulich mal so schön gesagt, ich glaube, es war Frau Dr. Wulff, dass es E-Government besonders in Kommunen heutzutage schon gibt, nur nicht halt flächendeckend. Hat dabei auch die Servicekonten genannt, hat aber auch gesagt, dass das Hindernis neben dem Wollen und Können vor allem das Recht ist. Denn das Recht ist heutzutage noch nicht digital ready. Seht ihr bei dem Thema Servicekonten, Bürgerkonten, seht ihr da rechtliche Probleme, wo das Recht noch angepasst werden muss? Wir haben ja gerade die Diskussion zu dem Unterschriftenerfordernis, Schriftformerfordernis in Deutschland. Gab es gerade eine Pressemitteilung des BMI, dass man da einige Änderungen vornehmen will. Aber seht ihr weitere Herausforderungen in dem Bereich? Also ich denke, ganz wichtig ist natürlich der Datenschutz in dem Bereich. Ich glaube, rechtlich ansonsten müsste man klar regeln, ob eine digital zugestelltes Nachricht oder digital zugestellter Bescheid genau die gleiche Gültigkeit hat wie ein analog zugestellter Bescheid. Genau, da sind wir in der Richtung der Schriftformerfordernis, wobei die ja dann technisch eher für einzelne Dienstleistungen erfordert, respektive ersetzt werden kann durch so ein Bürgerkonto, als dass sie für so ein Bürgerkonto zwingend notwendig ist. Weil wenn man das Thema noch weiter spinnt, ist, warum muss ich mir einen Bescheid von der einen Behörde holen, den kriege ich analog, dann packe ich den wieder in den Briefumschlag und schicke den an eine andere Behörde. Wenn ich das Ganze digital machen kann und den Bescheid digital bekomme, dann kann ich das wunderbar digital weiterleiten. Oder die andere Behörde kann das gleich an die nächste Behörde weiterleiten. Also die könnten da untereinander kommunizieren. Das wäre der einfachste Weg. Aber ansonsten wäre ja der Passierschein A38 quasi obsolet und das will ja auch keiner. Ja, aber wir müssen uns vor Augen halten, dass da eine junge Generation heranwächst, die anders kommunizieren gelernt hat, die über Amazon, über Google etc. ganz andere Dienste abrufen kann, eine ganz andere Usability gewohnt ist. Wir müssen auch mit Blick auf diese Generation, da haben wir eine gewisse Verantwortung, da müssen wir auch gucken, dass wir nachhaltig handeln, auch in Bezug auf die Verwaltungsleistung. Seht ihr das anders? Ich sehe das genauso, von daher finde ich den Schritt eines Bürgerkontos, also quasi eines Unified Login, als gute Möglichkeit, weil die Jugendlichen heutzutage sind das gewohnt, die loggen sich mit ihrem Facebook-Account überall ein, wo man ein Login braucht oder mit ihrem Google-Account. Also das ist das Bürgerkonto schon die eine gute Richtung und auch wenn man da weiterdenkt und sich überlegt, dass man mit Behörden über das Bürgerkonto kommunizieren kann. Die Jugend heutzutage, wenn die E-Mails schreiben, haben die seltensten Fällen einen E-Mail-Client, sondern benutzen das über die Webmail-Funktion. Wir reden aber so ein bisschen darüber, als wenn es sich um was ganz, ganz Schwieriges, um eines dieser unglaublich großen Pilotprojekte handelt. Aber eigentlich kann es ja nicht so schwer sein, so ein Bürgerservice-Konto anzubieten, mit dem ich mich dann flächendeckend in Deutschland über Ländergrenzen hinaus ausweise. Das klingt wieder so ein bisschen wie Space Odyssey oder so. Es klingt auch wieder so ein bisschen so, als wenn wir wieder ein großes Pilotprojekt. Irgendjemand hat neulich, ich glaube, es war Willi Kaczorowski mal gesagt, Deutschland ist beim Government immer das Land der 1000 Pilotprojekte, aber wir kriegen es nicht in die Fläche. Ja, das Problem ist natürlich einmal, die Bereitschaft muss da sein seitens der Kommunen, Landkreise, Länder. Da ist sicherlich noch Nachholbedarf. Und zweitens natürlich auch eine Kostengeschichte. Ja, so ein Zertifikat, was wir vorhin hatten, die dann per Handshake sich gegenseitig vertrauen, ist nun auch nicht gerade billig. Das könnte man aber ganz leicht erledigen, indem nämlich der Bund eine eigene CA aufbaut und an Behörden diese Zertifikate kostenfrei oder zum Selbstkostenpreis ausgibt. Also das Zertifikat lasse ich nicht gelten als Kostentreiber. Ist aber momentan tatsächlich ein Hindernis in der Geschichte. Aber um auch was Positives zu sagen, es geht ja schon voran. Und zwar, es geht voran im Zuge dieses eIDAS-Projektes. Da weiß ich, dass es dass Deutschland auch bei dem eIDAS-Thema mit dabei ist, auch in dieser, was heißt denn das, Zertifizierungsgruppe oder Standardisierungsgruppe, glaube ich. Und da durchaus auch kommunale Vertreter oder Vertreter von Bund und Ländern dabei sind. Mich beschleicht das Gefühl, dass Thorsten unbedingt über eIDAS sprechen will. Ich will über eIDAS sprechen, aber da möchte ich mehr drüber wissen und möchte hier nochmal aufrufen, wer viel über eIDAS weiß, bitte meldet euch bei uns, wir würden da gern mehr drüber erfahren. Ja, also ich denke, das ist zieht mein Spruch, den ich auch schon gebracht habe, Leuchttürme, wir brauchen mehr Leuchttürme in Deutschland, der zieht hier nicht. Ich glaube, es geht hier tatsächlich voran durch den Druck aus der EU. Dennoch legen wir uns wieder selbst Steine in den Weg, ne, momentan, die es noch aus dem Weg zu räumen gilt, bevor es wirklich vorangeht. Und machen wir uns nichts vor, an dem Bürgerkonto wird jetzt auch schon wieder 4-5 Jahre gearbeitet. Und es klingt wieder so, als wenn es irgendwie unüberwindbare Hürden irgendwo auf dem Weg, auf dieser Strecke sind. Es klingt wieder sehr verwirrend alles. Es klingt aber auf der anderen Seite so, als wenn es ja eigentlich kein Hexenwerk ist. Eigentlich dürfte es kaum Hindernisse geben, sowas mal in 1, 2, 3 Jahren umzusetzen. Aber schauen wir mal. Also ich denke, wir sind... Ich kann dir die Hürden sagen, die Hürden sind insoweit, es hat am Anfang hat sich kaum einer drum gekümmert und dann hat jedes Bundesland hat ein eigenes Bürgerkonto entwickelt, selbst Geld investiert, Und jetzt kommen sie auf die Idee, wir sollten vielleicht auch miteinander uns vertrauen und miteinander kommunizieren können. Und der Bund will das im Prinzip auch, aber keiner will es bezahlen. Das ist, glaube ich, das zentrale Problem bei der ganzen Geschichte. Aber das, was du da sagst, klingt ein bisschen so, als wenn man bei dem Projekt oder den Projektverantwortlichen vielleicht in den ersten Jahren nicht miteinander geredet haben. Das sind aber genau die Erfahrungen, die man eigentlich in den letzten 15 Jahren im E-Government in Deutschland gemacht hat. Wir müssen mehr miteinander reden, weil wir auf einer föderalen Struktur sind. Aber gut, behalten wir das Ganze vielleicht mal im Auge und schauen uns die weitere Entwicklung an. Drücken von hier aus dann auch die Daumen, dass es sowas zukünftig gibt. Ich denke, sowas ist ganz, ganz wichtig. Gerade in Bezug auch auf die Akzeptanz der Verwaltungsleistung, auf die Usability. Es kann nicht sein, dass ich meine Daten immer, immer, immer wieder neu eingeben muss. Und vor allen Dingen auch auf die nachfolgende Generation, die einfach ein ganz, ganz anderes Agieren damit groß geworden ist, gewohnt ist. Ja. Weise Schlussworte zu dem Thema. Habt ihr noch letzte Anmerkung zum Bürgerkonto? Meine Flasche ist fast leer. Ja, mein Bier ist auch schon leer. Thorsten nuckelt noch. Ja, ich muss noch Auto fahren, deswegen kann ich nicht so schnell trinken. Aber dann wird man doch einfach mal das nächsten Programmpunkt einläuten, oder? Genau. Gehen wir über zu den News. Da haben wir uns dieses Mal aufgrund der Sommerpause und der häufig stattfindenden Sonderausgaben unseres Podcasts dazu entschlossen, die News diesmal etwas kürzer zu halten. Euch natürlich trotzdem eine lange Liste an Neuigkeiten in den Shownotes zur Verfügung zu stellen. Aber wir werden heute tatsächlich nur über drei aktuelle Nachrichten sprechen. Und weil ich so gerade am Reden bin, fange ich auch gleich mal an, denn es wurden Änderungen am Telemediengesetz beschlossen. Was prinzipiell eine feine Geschichte ist, denn die wichtigste Aussage ist, dass es jetzt keine Störerhaftung bei öffentlichen WLANs mehr gibt. Das ist prinzipiell natürlich eine feine Geschichte, um die Verbreitung von öffentlichen WLANs hier in Deutschland weiter voranzutreiben. Und wir haben ja, wenn ihr unseren Podcast aufmerksam verfolgt, schon öfter darüber gesprochen, dass das tatsächlich ausbaufähig ist, um es mal so zu nennen. Also, der 15. E-Government-Wettbewerb hat seine Sieger hervorgebracht. Und zwar sind es wieder hochkarätige Sieger dabei. Ich werde jetzt keine weiter vorlesen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Es sind tolle Projekte dabei zur Digitalisierung der Asylverfahren und lauter Geschichten, die ganz aktuell sind. Open Data ist natürlich wieder dabei. Ja, schaut es euch an. Die Sieger haben es verdient, dass man sich das einfach mal näher anschaut. Und die nächste News bezieht sich auf ein Bürgerterminal. Jetzt nichts Großartiges Neues. Hier ist das Bürgerterminal, aber in der Sparkasse der Stadt Ingolstadt aufgebaut worden. Also ein ganz spannender Ansatz. Bürgerkonten oder Bürgergänge werden jetzt nicht nur im Bürgerbüro getätigt, sondern dann auch in der Sparkasse. Aber vielleicht können die Kollegen auf der anderen Seite des Tisches, des Mikrofons, dazu noch mal was sagen. Ich glaube, der ein oder andere hat da mitgeschraubt von euch. Was heißt der eine oder andere? Alle beide? Ja, wir waren da tatsächlich vor Ort, sind nach Ingolstadt gefahren und haben dort dieses Bürgerterminal im Prinzip ja eingerichtet, letzte Abnahmetests durchgeführt, haben mit unseren Bürgerkonten, die wir bereits besitzen im Übrigen, ja, nur mal so als Hinweis an die noch keins haben, dort tatsächlich echt Tests gemacht. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? So ein Bürgerterminal klingt erstmal hochtrabend, sieht im Prinzip aus ein bisschen wie so ein Kontoausdrucker. Deswegen steht es auch in der Sparkasse. Da ist ein Bildschirm, da ist eine Tastatur und da ist tatsächlich auch ein Lesegerät für den neuen Personalausweis angeschlossen, sodass man das E-Government-Angebot von Ingolstadt vollumfänglich nutzen kann. Genau, und wie der Dirk schon gesagt hat, das Besondere an diesem Terminal ist nicht das Terminal, sondern dass es erstmals ein Terminal im öffentlichen Raum ist und nicht in einer Behörde. Und da haben die Sparkassen wohl auch eine Lücke entdeckt, wie sie ihre Automatencafés oder ihre Automatenbüros wieder beleben oder mehr beleben. Schöne Idee, zur Nachahmung empfohlen. Genau. Dann machen wir wieder eine unserer beliebtesten Kategorien als nächstes. Ja. Kurioses. Und du bist auch gleich dran. Und zwar hat netzpolitik.org was zum Thema Wahlen per Internet geschrieben. Da werdet ihr in den Shownotes ein schönes Bildchen zu finden. Jetzt bist du dran. Eigentlich wärst du mit dem nächsten Beitrag dran gewesen. Nee, weil das ist da falsch. Das ist, dann mache ich den nächsten. Los. Dann mach du den nächsten. Dann mach ich den nächsten. Das BMI twittert seit geraumer Zeit. Das BMI twittert seit geraumer Zeit und hat mittlerweile schon über 12.000 Follower. Auch den einen oder anderen ersten Shitstorm schon hinter sich. Aber eigentlich eine tolle Sache, dass man jetzt auch wirklich in den Dialog mit dem Bundesminister des Innern und den entsprechenden Mitarbeitern treten kann. Wie lange gibt es Twitter jetzt eigentlich schon? Ha, ha, ha. Was ich viel schöner finde, ist den ersten Tweet, den das BMI abgesetzt hat. Ja, wir sind etwas spät hier. Wir mussten noch unsere Zuständigkeiten klären. Ja, genau. Sehr schön. Ja, gut, dann sage ich auch noch was. Und zwar haben wir eine Bilder- und Textgalerie mit den 10 ältesten Systemen, die im Regierungs-EDV-Segment eingesetzt werden. In Amerika wohlgemerkt. In Amerika, und ich glaube, der älteste war, das muss ich mal kurz spicken, war ungefähr 56 Jahre alt und immerhin operiert mit einem IBM Mainframe. Also ich werde den Link mal reinsetzen, da könnt ihr mal schauen und euch freuen, was für alte Systeme noch unterwegs sind. Ja, wobei man da sagen muss, dass es auch in Deutschland noch Verwaltungen oder sagen wir mal so Rechenzentren gibt, die 40 Jahre alte Mainframes noch supporten und betreiben müssen. Nein, das glaube ich nicht. 40 Jahre alt ist nicht so alt wie 56. Das glaube ich nicht. Ja, dann kommen wir schon zum nächsten Thema. Auch hier haben wir wieder eine Besonderheit. Allerlei. Ja, und zwar haben wir hier auch wieder zusammengesammelt verschiedenste Studien und Veröffentlichungen. Die sind so mannigfaltig, weil Sommerzeit ist Studienzeit. Also immer kurz vor den Sommerferien kommen sehr, sehr viele Studien raus. Da haben wir wieder eine große Liste zusammengestellt. Nichtsdestotrotz wollen wir auch hier wieder ein paar rauspicken. Ganz besonders am Herzen liegt mir auch der Newsletter von Franz Reinhard Habel, und zwar ist der Newsletter 10 Minuten Internet. Der ist sehr empfehlenswert, den kann man sehr gut abonnieren, und das sind wirklich 10 Minuten Lesen der aktuellsten News zum Thema Verwaltung und IT. Was haben wir noch? Und zwar haben wir noch eine Podcast-Empfehlung daraus. Es gibt einen Podcast, oder? Der heißt, wir haben zwei, das stimmt. Den einen, den ich gerne empfehlen würde, ist der Podcast Smart City Talk. Den habe ich auch abonniert. Sehr interessante Themen. Die letzte Folge ging über Open Data. Und zwar hat da der Klaus Arndt aus Moers ist da interviewt worden. Wirklich interessant. Welche nochmal noch? Die andere ist weiter oben. Das ist Halt! Der Podcast wird von Willi Kaczorowski gemacht, den wir eben ja schon mal kurz erwähnt haben und der auch ein Mitstreiter im E-Government seit jeher ist. Genau, also ist ein der bekannter Smart City Talk, meinst du? Der Smart City Talk, genau. Okay. Ja, und der andere ist der, wo ist er? Der Lead-Kultur, 1337 Kultur. Und zwar ja, da die genau. Folge 56. Der ist eine sehr interessante Folge zum Thema Datenbanken kuratieren. Die diversen Studien werden wir jetzt nicht verlesen, aber die sind sehr interessant, also dass alle von allem was dabei und für jeden was dabei. Genau, ein bisschen Bürgerbeteiligung, ein bisschen mobile Lösung, Smart Government, KI wird Realität und so weiter und so fort. E-Government-Gesetz ist natürlich auch wieder dabei, also jede Menge Lesestoff für die faulen Sonntage. Genau. Und Dirk, hast du noch was dazu? Ja, wichtig wäre noch diese eine Studie, die ihr meinetwegen jetzt übergangen habt, aber die fand ich noch ganz spannend, dass das ganze Thema Security, die Sicherheit von Kommunalverwaltung, wurde da als mangelhaft angesehen. Ich weiß gar nicht genau, wer die jetzt gemacht hatte, aber das könnt ihr dann auch nochmal nachlesen. Eine sehr provokante These, muss man einfach mal nachlesen, wer die gemacht hat und was da genau im Detail herausgefunden wurde. Die sind wir nur übergangen, damit du darauf hinweisen kannst. Das dachte ich mir. Deswegen habe ich extra nochmal aufgerufen. Gut, dann würde ich sagen, das war's dann auch für heute. Nach der Sommerpause erstmal etwas kürzere Folge. Keine Angst, die werden auch wieder länger. So ist es. Und nochmal der Aufruf, ihr EIDAS-Spezialisten, meldet euch bei uns. Wir wollen gerne mit euch in den Dialog treten und mit euch eine weitere Folge aufnehmen. Genau, und wir wollen wirklich mehr darüber erfahren. Und nicht nur mit EIDAS-Spezialisten, sondern auch gerne mit Interessierten. Kontaktiert uns über Twitter, Facebook oder über unseren Blog. Wir freuen uns über jeden Kontakt. Und dann wünschen wir einen schönen Abend aus München und Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann hinterlasst doch einen Kommentar auf unserer Website oder in einem der Podcast-Verzeichnisse. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, uns einen Audiokommentar zu schicken. Ruft dazu unseren Anrufbeantworter unter 08142 46 29 889 an.